Heringsdorf im März. Von Seeseite pfeifen Sturmböen über die Gemeinde. Ein Zusammenschluss der drei Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Pansin auf der Insel Usedom. Gäste spazieren auf der Promenade, sitzen dick eingemummt auf den Terrassen der Bistros oder lassen ihre Kreditkarten in Designershops, Schmuckläden und Galerien glühen. Das alles vor den Fassaden von restaurierten oder neu gebauten 4- und 5-Sterne-Hotels. Ein nobles Ambiente, das den Eindruck erweckt, der stetige Strom an Touristen, täglich durchschnittlich 30.000, spült viel Geld auf die Insel und den Einheimischen geht es daher gut. Doch dieser Eindruck täuscht. Hinter den Fassaden der Gründerzeitvillen, Bungalows, schmucken Fischerhäusern und Plattenbauten gärt es. Viele Usedomer fühlen sich als Verlierer der Wende, ärgern sich über die hohe Kriminalität auf der Insel, über fehlende Jobangebote und zu teurem Wohnraum. Themen, die in den vergangenen Wahlkämpfen bei den etablierten Parteien kaum eine Rolle spielten, im Gegensatz zur rechtsextremen NPD. Das Ergebnis: bei den Landtagswahlen im September vergangenen Jahres entschied sich fast jeder dritte Einwohner der noblen Kaiserbäder für die NPD. Wir sind selber erschrocken gewesen, denn damit hat man nicht gerechnet. Was vorher nicht so wahrgenommen wird, zeigt auf einmal eine Blüte, die wir hoffnungslos unterschätzt haben. Das sagt nachdenklich Rolf Selige-Steinhoff, Inhaber von 15 Hotels auf der Insel, in seinem schmalen Konferenzraum. Seine Familie hat gleich nach der Wiedervereinigung auf der Insel Millionen investiert und Hunderten von Einheimischen einen Job besorgt. Ein Boomjahr folgte auf das andere, eine Erfolgsgeschichte. Dass sich gleichzeitig immer mehr Nazi-Kameradschaften auf der Insel tummelten und ihr Einfluss immer stärker wurde, nahm Hotelbesitzer Selige Steinhoff nur am Rande wahr. Man muss natürlich gestehen, dass so eine Insel wie unsere weniger von den etablierten Parteien lebt, sondern primär natürlich von, ich sage mal, Interessensgruppen, die aus regionalen Strukturen gewachsen sind. Die SPD zum Beispiel findet hier in der Form gar nicht richtig statt. Die CDU ist sehr stark vertreten, aber es geht mehr um Gruppierungen, die einfach Inselinteressen, kommunale, regionale Interessen vertreten. Und da die Auseinandersetzung mit der rechten Szene ist sicherlich noch nicht in dem Maße erfolgt, wie es vielleicht hätte erfolgen müssen. Das führte dazu, dass sich Usedom kontinuierlich zur braunen Insel entwickelt habe, sagt Günter Hoffmann vom Verein Bund statt Braun. Mit Stammtischen und Unzufriedenheit ist das weniger erklärt, sondern wir haben einfach die letzten 10 Jahre einen kontinuierlichen Strukturaufbau von rechtsextremen Organisationen, neofaschistischen Organisationen und Parteistrukturen auf der Insel gehabt. Und die konnten dort praktisch unbehelligt ihre Bildungsarbeit und ihre Strukturarbeit machen. Man hat der ganzen Problematik nie eine Aufmerksamkeit geschenkt. Wie stark die NPD geworden ist, machen diese Zahlen deutlich. Bei den Landtagswahlen 1990 wählten im gesamten Bundesland knapp 1.500 Frauen und Männer die NPD. Bei den Landtagswahlen im vergangenen Jahr holte der NPD-Spitzenmann Enrico Hamisch im Wahlkreis Ostvorpommern II, dazu gehört die gesamte Insel Usedom, rund 2.700 Erststimmen. Der 38-jährige Koch und Konditor scheiterte nur knapp am Einzug in den Landtag. Insgesamt erhielt die NPD rund 81.000 Stimmen im Land, die meisten davon in Vorpommern. Das reichte für 5 Mandate im Landtag. Hamisch ist Kreisvorsitzender der NPD, Mitglied des Kreistages und der Gemeindevertretung Heringsdorf. Er soll auch einer der Anführer des rechtsextremen Kameradschaftsbundes Usedom sein. Für Günter Hoffmann sind die Nazi-Kameradschaften der Kern des braunen Übels. Da geht es in erster Linie um Strukturen aus dem Umfeld der freien Kameradschaften. Also man muss dazu sagen, dass die NPD bis zum Jahr 2004 ja hier in der Region überhaupt nicht vertreten war. Es gab in Wolgast einen ganz kleinen Ortsverband, aber ansonsten spielte die NPD jetzt in dem neuen Großkreis, Greifswald-Vorpommern, an sich überhaupt keine Rolle. Dominierend waren hier von jeher die sogenannten freien Kameradschaften. Über seinen Erfolg sprechen wollte NPD-Mann Hamisch nicht, doch er ist nicht der Einzige, der dazu lieber schweigt. 3 Tage lang lässt der Bürgermeister der Kaiserbäder, Klaus Kott-Wittenburg, Interviewtermine platzen, wegen angeblich wichtiger Termine. Gesprächiger zeigt sich dagegen Michael Andraschewski, NPD-Landtagsabgeordneter aus der früheren Kreisstadt Anklam, der geistige Führer dieser auffälligen Entwicklung rund um die Insel. Der Grund ist, dass dort viele Leute unserer Gesinnung leben. Das heißt, sie haben ein großes Aktivistenpotenzial, teils Partei, teils Kameradschaften. Und es gibt eine Grundeinstellung der Bevölkerung, die uns zuneigt. Und es gibt die aktuellen Probleme. Usedom präsentiert sich Einheimischen wie Touristen als lebendige Insel. Es gibt in allen Dörfern funktionierende Vereinsstrukturen, Gaststätten, Freizeit- und Sportanlagen, von denen andere Gemeinden im Land nicht einmal zu träumen wagen. Die Vermietung der rund 45.000 Gästebetten garantieren Umsätze im dreistelligen Millionenbereich. Das sorgt für Aufschwung und für die Gründung neuer Firmen, im Schnitt 100 pro Jahr. Rentner aus allen Bundesländern siedeln über. Nichts erinnert hier an die Dörfer in Vorpommern, die wie Geisterorte wirken. Trotzdem diese Lust auf Braun. Hagen Höhn, Direktor des Grand Hotels Heringsdorf, sieht die Ursache in den alltäglichen Veränderungen, denen die Einheimischen ausgesetzt sind. Ihre Gemeinden, ihre Wohnorte sind nicht mehr das, was sie mal waren. Er hat seine Heimat auf jeden Fall nicht mehr in der Form, wie er sie früher hatte. Und er lebt in einem Umfeld, wo sich auch Menschen von extern bewegen, die sehr wohlhabend sind, die in dem Moment nicht mit ihm sozusagen auf einer Ebene sich bewegen. Neid ist ein weiterer Faktor für das braune Wir-Gefühl auf der Insel. Neid auf die Touristen, die im Urlaub unbeschwert ihre Kreditkarten zücken und es ein wenig krachen lassen. Demgegenüber steht die schlechte Bezahlung der Hotel- und Gaststättenmitarbeiter, von denen viele in der Saison 50, 60 Stunden pro Woche arbeiten müssen. Günter Hoffmann hält dies für einen weiteren Grund, weshalb Einheimische die NPD wählen. Ja, man muss sich da auch die andere Seite der Medaille angucken. Wir haben sehr, sehr viele Arbeitsplätze im Niedrigstlohnbereich, was natürlich eben auch eine gewisse Unzufriedenheit mitschürt, wenn man dann als, man hat einen festen Job, in der Saison arbeitet man Überstunden noch und noch, aber gleichzeitig ist man dann auch Aufstocker, weil die Löhne einfach nicht reichen, eine Familie zu ernähren. Also das ist immer zweischneidig zu sehen. Kein Thema, dem sich Hotel- und Restaurantchefs gerne nähern. Dafür die NPD mit Michael Andraszewski umso lieber. Ja, es ist das Problem der Hoteliers. Die Schuld geben wir ja auch nicht den Ausländern, sondern wir geben die Schuld der dortigen Tourismuswirtschaft, die die Leute ausbeutet. Dennoch, die Statistik der Arbeitsamtsgeschäftsstelle Wolgast, zuständig für Usedom, liest sich wie eine Erfolgsbilanz. In den letzten 6 Jahren sank die Arbeitslosenquote von 29% auf derzeit rund 18%, Tendenz weiter fallend. Das Arbeitsamt führt 2 Gründe an, der wirtschaftliche Aufschwung auf der Insel und die demografische Entwicklung. Es fehlt also offenbar nicht so sehr an den Job selbst, sondern vielmehr an gut bezahlter Arbeit. Nicht jeder arbeitslose Usedomer ist daher bereit, jeden Job anzunehmen. So kommt es, dass nicht nur Hotelbesitzer Selige Steinhoff über den schwierigen Usedomer Arbeitsmarkt klagt. Ihm allein fehlen über 10 Mitarbeiter. Also nicht nur in der Saison, sondern das ganze Jahr könnten wir alleine bei uns in den verschiedenen Objekten noch diverse Stellen besetzen. Das fängt mit den Auszubildenden an, das geht aber auch bis in den Facharbeiterbereich rein. Und wir sind wirklich glücklich, dass wir Leute gefunden haben, wie Polen, die auch hier tätig sind. Die Grenze nach Polen liegt nur 2 Kilometer von den Kaiserbädern entfernt. Im Wahlkampf hängte die NPD flächendeckend auf der Insel Plakate auf mit der Aufschrift »Grenze zu«. Ein Affront gegen die polnischen Hilfs- und Fachkräfte, ohne die kaum noch ein Hotel auf der Insel funktioniert. Susanne Gahr aus dem Tourismusbüro der Kaiserbäder sieht diese Entwicklung mit gemischten Gefühlen. Die Polen sind schon wichtig für die Hotelbranche. Und ich glaube schon, dass es vielen, gerade vielen jüngeren Leuten, die eben auch in der Hotelbranche arbeiten oder Fuß fassen wollen, dass es eben für diese Menschen schwer nachvollziehbar ist, warum denn jetzt der Pole dort die Stelle bekommt und nicht der Deutsche, der vielleicht eine ähnliche Ausbildung hat. Was die junge Einheimische nicht anspricht, ist der latente Polenhass, der auf der Insel eine lange Tradition hat, wie Günter Hoffmann es beschreibt. Das ist eine Geschichte, die auch noch aus der Zeit der DDR da ist. Und Sie dürfen nicht vergessen, dass wir in der ganzen Region sehr, sehr viele Leute haben, die aus den ehemaligen Gebieten jenseits der Oder kommen. Also wir haben einen sehr, sehr hohen Flüchtlingsanteil hier in der Region, die hier auch sesshaft geworden sind. Und dazu kommt dann die Außenpolitik der DDR. Es war zwar der Bruderstaat Polen, aber man hat tunlichst vermieden, dass Kontakte zwischen den Bevölkerungen entstehen. Das polnische Swinemünde war früher das wirtschaftliche Zentrum der gesamten Region. Die Gärtnerei, die Fischfabrik, die Molkerei, die Mühle, alle belieferten den Markt in der polnischen Grenzstadt. Doch die meisten dieser Betriebe gibt es heute nicht mehr. Zwar spricht die Landesregierung gerne von einem deutsch-polnischen Wirtschaftsraum, doch davon ist in Vorpommern kaum etwas zu spüren. Die Arbeitsbedingungen sind nicht immer die besten und ich kann das nicht so sehr bestätigen, aber ich höre das ja immer in der Diskussion. Und die Verdienste sind eben auch nicht gut. Und wenn dann noch die polnischen Arbeitskräfte hier reindringen, da baut sich dann ein Frust auf. Bürgermeister Jochen Storrer ist ein aufrechter Demokrat. Trotzdem spricht der ehrenamtliche Bürgermeister der Stadt Usedom vom Reindrängen der polnischen Arbeitskräfte. Vokabular, das von einem NPD-Vertreter stammen könnte. Doch Storrers Worte geben das wieder, was die Einwohner der Stadt denken. Storrer trägt Jacke, Bart und Brille, aber keine braune Gesinnung. Im Gegenteil, seit die NPD im Stadtrat zwei Stühle besetzt, führt er einen täglichen Kleinkrieg mit den Braunen. Die Rechten bringen in der Gemeindevertretung nichts Konstruktives. Sie stimmen fast gegen alle Beschlüsse. Alles, wir können tun, was wir wollen. Selbst wenn wir versuchen, Geld einzuwerben, nicht, dann sind sie dagegen. Das könnte ja für uns ein Erfolg werden. Deswegen sind sie dagegen. Sie sitzen da, sie bringen auch ihre Argumente vor, aber so konstruktiv ist das nicht. Er sei tief enttäuscht gewesen über das Wahlergebnis. 22,7% NPD-Wähler bei den letzten Landtagswahlen, trotz aller Versuche, die Stadt liebenswert zu gestalten. Das war viel mehr, als der 69-Jährige befürchtet hatte. Wir bei uns in der Stadt zum Beispiel, wir leben in einer Haushaltskonsolidierung. Unsere Gewerbesteuereinnahmen, unsere Schlüsselzuweisungen decken nicht mal die Pflichtaufgaben. Und dann möchte man natürlich auch noch ein paar freiwillige Aufgaben machen, wie Jugendclub, Sportverein, Seniorenbetreuung und so weiter. Und da hacken die Rechten dann immer ein und damit machen sie auch ihre Politik. Jochen Storrer sortiert auf seinem Schreibtisch Papiere für die nächste Stadtratssitzung. Seit über 10 Jahren ist er Bürgermeister, parteilos gewählt, über eine unabhängige Bürgerliste. Bekommt er Unterstützung gegen die Rechten? Von wem denn auch? Unterbricht er kurz und zornig. Herr Cafier, unser Innenminister, sagt, wir müssen die Rechten verbieten. Unser Ministerpräsident sagt, wir müssen die Rechten verbieten. Der Sellering, der Thierse, sagt das da als Bundestagsvize, wir müssen die verbieten. Aber keiner tut was. Und wir müssen uns hier auseinandersetzen, hier unten an der Basis. Wie das an der Basis aussieht, dafür hat der Bürgermeister ein Beispiel parat. Er erzählt von einer Begebenheit aus dem vorigen Jahr am Volkstrauertag vor dem Ehrenmal für die Gefallenen der letzten Weltkriege. Als wir dorthin kamen, da hatte die NPD dort am Abend vorher eine Veranstaltung gemacht, unangemeldet, und hatte dort 7 Gebinde niedergelegt mit auf den Schleifen so faschistische Parolen, Herzparolen zum Beispiel. So, und dann haben wir uns verständigt, ganz kurz, mit 2, 3 Stadtvertretern und mit dem Pfarrer. Und dann haben wir gesagt, die Dinger räumen wir weg. In der nächsten Stunde danach haben wir diese Gebinde weggeräumt und in Müll geworfen. Und daraufhin habe ich dann von der NPD dann eine Anzeige erstattet. Und dann hatte ich Vernehmungen durch die Kripo. Es wurde gegen mich ein Verfahren eingeleitet. Und es hat wirklich ein Dreivierteljahr gedauert, bis die Staatsanwaltschaft dieses Verfahren eingestellt hat. Selbst gestohlene Wasserhähne auf dem Friedhof dienen der Kampagne gegen Fremde. Storrer spricht von Buntmetalldieben, die NPD dagegen von polnischen Diebesbanden, und wirft der Polizei vor, nichts gegen die ausufernde Kriminalität zu tun. Alles Quatsch, sagt Detlef Kern, Leiter des Polizeireviers in Heringsdorf. Der erste Kriminalhauptkommissar verweist auf die Polizeistatistik, die einen Rückgang der gesamten Kriminalität von circa 1/3 ausweist. Und unter den erwischten Dieben sei gerade mal jeder 5. ein polnischer Staatsbürger gewesen. Ja, der Anteil der Straftäter oder Tatverdächtigen an Straftaten hinsichtlich der Ausländerproblematik bewegt sich immer aus der Vergangenheit heraus im Vergleich zwischen einer Zahl von 150 bis 200 Tatverdächtigen im Jahr. Das wiederum lockt den NPD-Juristen und Landtagsabgeordneten Andrijewski aus der Reserve, der ohne jeden Beweis behauptet: Die Statistik lügt offensichtlich. Die muss manipuliert sein. Wenn Sie sich mit den Leuten unterhalten, und davon gehen wir aus, dann ist die Kriminalität massiv angestiegen. Revierleiter Kern spricht von Gefühl der Kriminalität, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, aber das Denken und Handeln der Usedomer tief beeinflusst. Jeder Diebstahl eines Stallhasen werde gleich zur Einbruchserie hochstilisiert. Schweigend werde dagegen zur Kenntnis genommen, wenn an eine Hauswand rechte Parolen oder Hakenkreuze gesprüht werden. Höchstens lapidar wird von einem dummen Jungenstreich gesprochen. Was vermutlich sogar stimmt, denn die rechten Kameradschaften halten sich aus taktischen Gründen zurück, während sie gleichzeitig ihr Netz über die Insel immer dichter knüpfen. Auf Usedom gibt es sicher mehrere Kameradschaften. Als erster ist da der Kameradschaftsbund Usedom zu benennen, der nach wie vor aktiv ist. Und das Modell der Kameradschaften sind strikt nach dem Führerprinzip organisiert, haben sehr regional eingeschränktes Handlungsumfeld. Oft sind die auch direkt nach Ortschaften benannt und sind auch dort ausschließlich aktiv, außer sie fahren zu Demonstrationen oder Ähnliches. Das geht eigentlich auf die Verbotswelle von bis 1995 zurück, als dann zwei Hamburger Rechtsextremisten dieses Organisationsmodell erfunden haben, um den Staat keinen Zugriff mehr auf diese Strukturen zu geben. Günter Hoffmann von der Initiative Bund statt Braun beobachtet seit Jahren das Treiben der Kameradschaften in Vorpommern. Usedom spielt dabei, so Hoffmann, eine herausragende Rolle. Und da haben wir mehrere Geschichten, auch die Geschichte regionaler Kulturarbeit, Kulturbund Pommern, Jugendarbeit, ehemals Heimatbund Pommern. Das sind alles Geschichten, die hier in der Region entwickelt wurden, auch maßgeblich von Kadern der Insel Usedom, die jetzt bundesweit, gerade im ländlichen Bereich, flächendeckend mit übernommen worden sind. Also diese Region hier, einschließlich der Insel Usedom, ist seit jeher ein gutes Labor, um neue Geschichten zu entwickeln, die dann tatsächlich auch bundesweit Bedeutung gewinnen. Beispielsweise der Inselbote, eine unregelmäßig erscheinende Publikation von Neonazis für Neonazis. Der Ursprung der Botenreihe, die ja hier im Land flächendeckend verteilt werden, kommt aus Usedom. Der Inselbote war die erste Publikation, die hier im Land produziert wurde. Das war etwa im Jahr 2000. Und von Usedom ausgehend hat das ganze Land ergriffen, beziehungsweise diese Regionalblättchen sind inzwischen bundesweit propagandistischer Standard geworden. All das hört Beate Carola Johansen, Vorsitzende der Usedomer Tourismusgesellschaft, wie sie sagt, zum ersten Mal. Sie wird schockiert. Also als Destination in die Ecke von rechts gestellt zu werden, das wäre natürlich für so eine Region ganz schrecklich. Gleich nach der Landtagswahl haben sich Verbandsvertreter zusammengesetzt und über das Wahlergebnis diskutiert. Vielleicht unter dem Eindruck von E-Mails, in denen Feriengäste ihren geplanten Aufenthalt stornierten, weil sie nicht mehr in braune Scheiße treten wollten, wie einer schrieb. Aber es waren zu wenige. Seitdem herrscht Schweigen. Also ich möchte nicht ausschließen, dass es für viele schon wieder weggerückt ist. Das ist natürlich nicht so, dass wir jetzt nur über der Kaffeetasse sitzen und das nun beklagen, dass es so ist. Der Tourismusverband fühlt sich als falscher Ansprechpartner und verweist auf die Landeszentrale für politische Bildung. Sie soll Seminare und Vorträge anbieten, während der Verband sich um die ihrer Ansicht nach wichtigen Aufgaben kümmert. Trabi-Treffen, kulinarische Strandwanderwochen und Modenschauen. Keiner traut sich derzeit zu einer Aktion gegen rechts. Weder Hoteliers oder Gastwirte, noch Künstler oder Firmenchefs. Sie haben Angst vor den Rechtsradikalen, lähmende Angst. Nichts tun, wegschauen, damit versuchen die Usedomer über die Runden zu kommen. Bis zur nächsten Wahl und dem nächsten Schockerlebnis. Doch darauf können sie sich 5 Jahre lang vorbereiten.